Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Künstlerheim. Erster Teil. Es gibt kleine Welten auf dieser Welt, von denen unsereins normalerweise nichts mitkriegt. Eine dieser seltsamen Welten sind Künstlerheime, in denen ausgediente Stars von gestern in Rollstühlen herumgekarrt werden. Meine neue Klientin hieß Ombra, eine ehemals berühmte Pantomimin, an deren Name ich mich jedoch nicht erinnern konnte. Ombra ist mein Künstlername. Geboren wurde ich als Bernadette Hosenträger. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich mit diesem Namen nie und nimmer hätte Karriere machen können. Kommt auf die Branche an. Lagerfeld klingt auch übel und trotzdem hat es der Goggel zu was gebracht. Sie vergleichen doch nicht etwa wahre Kunst mit einem dieser Modeschneider. Ich bin überall aufgetreten, Schneider, sogar in Las Vegas. Tatsächlich. Aber den Jackpot haben Sie offenbar nicht geknackt im Leben. Das Künstlerheim, von dem ich rede, ist keine Absteige für verarmte Varieté-Künstler, sondern eine erste Adresse. Unter 50.000 Franken im Jahr läuft dort gar nichts. Beeindruckend. Was aber hat das alles mit mir zu tun? Ich bin noch nicht so weit, dass ich mich zur Ruhe setzen möchte. Im Heim ist jemand ermordet worden. Mein Freund, mein einziger Freund, den ich noch hatte, Merlo. Ja, ja, die Flasche Merlo tröstet Frauenherzen. Wer hat den Wein gekillt und weshalb? Merlo ist ein Künstlername. Etwas in die Richtung habe ich mir gedacht. Er war der berühmteste Bauchredner der Schweiz. Seine Puppe ist auch heute noch allen ein Begriff. Und jetzt hat ihn die Puppe ermordet und sich selbstständig gemacht. Im Heim hat es noch einen anderen Bauchredner. Augenwasser. Noch ein Pseudonym. Nein, Augenwasser hatte nicht mal die Klasse, sich ein schönes Pseudonym auszudenken. Er ging immer mit dem gleichen Spruch auf Tournee. Augenwasser wässert auch ihre Augen. Vor Lachen. Was für ein blödsinniger Spruch, finden Sie nicht? Augenwasser konnte Merlo nie das Wasser reichen. Merlo war der König. Augenwasser der Bettler unter den Bauchrednern. Deshalb hat er ihn jetzt umgebracht. Die beiden waren Rivalen, immer. Ich darf Ihnen gar nicht sagen, wie Augenwasser immer über Merlo gelästert hat. Wenn Sie es nicht sagen wollen, können Sie es mir ja vorspielen. Also gut. Passen Sie auf. Sie verrenkte zuerst ihre und schließlich auch noch den Rest. Ich dachte zuerst an eine Muskelkrankheit oder eine Vergiftung. Doch ehe ich ihr helfen konnte, beruhigte sie sich wieder. Sie war stolz auf ihre Leistung. Ich applaudierte höflich und war glücklich darüber, weder meine Jugend noch die Jahre danach unnötig in Theatern verbracht zu haben. Am nächsten Morgen besuchte ich das seltsame Künstlerheim. Sie interessieren sich für dieses Heim? Vielleicht schreibe ich etwas darüber. Alternde Künstler, der Applaus, der verebbt, die Einsamkeit der Stars, all den Blödsinn, den die Menschen so gerne lesen. Sie könnten vielleicht etwas über mich schreiben. Selbstverständlich werde ich auch das Personal in einer Reportage berücksichtigen. Sie täuschen sich, ich gehöre nicht zum Personal. Ich heiße Bucher. Ich war früher ein Star. Ich dachte, das sei ein Altersheim. Ja, ist es auch. Sie haben sich hervorragend gehalten, Frau Bucher. Niemand würde Ihnen die 70 Jahre ansehen. Ist auch schwer möglich. Ich habe erst die Hälfte davon hinter mir. Und gehören schon zum alten Eisen. Die Zeiten sind härter, als ich dachte. Ich war ein Kinderstar. Nur leider war es mir nicht mehr möglich, mit 30 ein Kind zu spielen. Obwohl ich noch immer alles drauf habe, was es braucht, um Pippi Langstrumpf zu spielen. Möchten Sie mal sehen? Danke, danke, aber meine Augen bedürfen der Schonung. Mein Arzt sagt, ich soll mir nur noch die schönen Seiten des Lebens ansehen. Dann sind Sie bei mir richtig. Ich habe gehört, dass kürzlich der berühmte Merlo gestorben ist. Woran starb er? Ich glaube, an Herzversagen. Oh, vielleicht wurde er auch umgebracht. Merlo war unausstehlich. Er hat das Personal zur Weißglut getrieben mit seiner blöden Puppe. Er bestand darauf, dass immer für drei gedeckt wurde. Seine Freundin Ombra, seine Puppe und ihn selber. Nur Bauchredner sind verrückt. Alle. Na, schauen Sie sich nur den an. Sie zeigte auf einen älteren Mann, der eine alberne Puppe spazieren führte. Es war Augenwasser, Merlos großer Konkurrent. Ich näherte mich dem Mann mit der Puppe und wunderte mich darüber, dass der Kinderstar plötzlich zu singen begann. Sie entschwand mit einem fürchterlichen Kinderlied auf der Lippe. Mir konnte das recht sein. Was haben wir denn heute Schönes gemacht? Nonnen unter den Rock geguckt. Geil, lass uns zusammen pinkeln, Mann. Ich habe dir gesagt, dass du endlich mit dieser Fäkalsprache aufhören sollst. So können wir nie wieder auftreten, du blöde Puppe, du. Hol dir einen runter, mach die Beine breit und freu dich auf meinen Zauberstab. Halt endlich den Mund. Weshalb kaufen Sie sich nicht einfach eine neue Puppe, Augenwasser? Das geht nicht, wir gehören zusammen. Arschloch, hau ab! Vielleicht soll ich der Puppe eins überbraten. Tun Sie das nicht, sie wird sonst noch schlimmer. Es genügt, wenn sie allen Frauen unter den Rock schaut. I'm a fucking dirty old man, I wanna suck you, baby! Immerhin beherrscht sie Fremdsprachen. Meine Alterskarriere ist im Eimer, so engagiert mich niemand. Diese Puppe ist mein Ruin. Ruinier dich selber, du Hosenscheißer! Ich ließ die beiden stehen. Mindestens einer von ihnen hatte einen gehörigen Dachschaden. Ich wollte es mir gerade im Aufenthaltsraum des Hauses ein wenig gemütlich machen, als eine Pflegerin hereinstürmte. Schnell! Die Sanität muss her! Ein Arzt! Die Gorgonzola ist umgestürzt! Müsste das nicht der Gorgonzola heißen? Und was ist daran so schlimm, wenn Käse stürzt? Das ist entsetzlich. Die Gorgonzola ist tot. Wer sind Sie denn? Ja, das sollte ich Sie fragen. Ich bin Herr Leiter. Ich bin der Leiter dieses Heimes. Und ich bin Meloni. Der Meloni dieses Heimes. Und ich bin Frau Fischer. Was denn, die hauseigene Anglerin? Wer aber ist die Gorgonzola? Macht die ihren Käse hier selber? Signora Gorgonzola ist eine weltberühmte Sopranistin. Das heißt, sie war es. Jetzt ist sie tot. Ich habe sie gefunden, auf der Toilette. Dabei hat sie immer so schön gesungen. Jetzt muss ich mir doch noch einen CD-Player kaufen. Herr Leiter tröstete sie über den Verlust der Live-Musik hinweg, während ich auf das Eintreffen der Polizei wartete. Zwar deutete vorerst nichts auf ein gewaltsames Ableben der Sängerin hin, doch unsereins ist in dieser Beziehung skeptisch. Und das meist mit gutem Grund. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hört. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Heute das Künstlerheim, zweiter Teil. Was bisher geschah? Der Bauchredner Merlo ist in einem Künstlerwohnheim gestorben. Seine Freundin, die ehemalige Pantomimin Ombra, vermutet dahinter den heimtückischen Mord eines Rivalen des zweitklassigen Bauchredners Augenwasser. Im Künstlerheim trifft Meloni auf eine Reihe seltsamer Gestalten. Ehe er jedoch richtig mit den Ermittlungen beginnen kann, wird erneut eine Leiche gefunden. Diesmal handelt es sich um eine alternde Sopranistin, die tot neben dem Spülbecken der Toilette liegt. Der Leiter des Heimes war untröstlich über den Verlust von Frau Gorgonzola. Mir blieb nichts anderes übrig, als noch ein wenig herumzustehen und mir anzuhören, was ein gewisser Polizist an Weisheiten absonderte. Nach dem, was wir bis jetzt an Spuren sichern konnten, deutet einiges darauf hin, dass diese Frau Mozzarella Gorgonzola zerplatzt ist. Sie hat sie wohl zu Tode gefressen. Sie litt unter Depressionen, aber sie hat nie Andeutungen gemacht, dass sie sich umbringen wolle. Sie war eine lebensfrohe Frau. Die zu viel gefressen hat. Sie ermitteln in eine völlig falsche Richtung. Mir fehlen die Worte. Soll ich Ihnen darstellen, was ich empfinde? Hat die Frau Bauchkrämpfe? Das ist eine Pantomime. Kultur ist eben nichts für schlichte Gemüter. Genau so war es. Sie wusste, dass sie eines Tages wieder eine Chance erhalten würde. Alles ist gewissen Moden unterworfen, auch die Leibesfülle von Sängerinnen. Sie litt. Aber sie wusste, dass es ihre Pflicht war, auszuharren, bis wieder die Dicken das Sagen, das Singen haben. Wir mussten ihr verbieten, den Fernseher anzustellen. Wieso? Wollte sie die Werbeblöcke verspeisen? Nein, sie litt. Und wie sie litt. Bei der Opernaufzeichnung bekam sie Schreikrämpfe, als sie sah, wie schlank die Sängerinnen heute sind. Dann hatte sie also gar keinen Grund, noch mehr zu essen. Vielleicht hat ihr jemand all das Zeugs in den Rachen gestopft, wie bei diesen Stopfgänsen. Vielleicht wollte jemand, dass Frau Gorgonzola auch eine ganz zarte, helle Leber bekam. Hat es hier im Haus vielleicht Kannibalen oder Franzosen? Weder noch. Wir sind ein seriöses Heim. Genau. Schauen Sie her. Ich spiele Ihnen die Philosophie dieses Hauses. Kann ich jetzt wieder gehen? Ich bin untröstlich. Ich muss alles neu berechnen. Was müssen Sie neu berechnen? Ja, die Kosten natürlich. Ja, was glauben Sie, wie schwierig es heutzutage ist, ein solches Heim zu betreiben? Die Künstler von heute sind nur noch Wegwerfprodukte. Die kommen nicht mehr zu uns. Die enden in der Werbung oder mieten sich Privatpfleger. Wer löst den Knoten bei der Pantomime? Maloney, das wäre was für Sie, oder? Berühren Sie mich nicht an. Ich bin gerade dabei, völlig neue Ausdrucksmittel zu trainieren. Die Pantomime wird nach mir nicht mehr sein, was sie vor mir war. Sind Sie dagegen wenigstens versichert? Frau Ombra sprang plötzlich auf, wirbelte ihre Beine durch die Luft und landete vor den Füßen des Polizisten. Dieser applaudierte verlegen, woraufhin Frau Ombra darüber aufklärte, dass sie soeben einen Quantensprung dargestellt habe. Zusammen mit dem Polizisten sprang ich schließlich zu dem unsäglichen Bauchredner Augenwasser. Ich erinnere mich an Sie. Sie kamen doch immer im Fernsehen und haben diese tollen Witze erzählt. Genau. Genau, Millionen haben über meine Witze gelacht. Verpiss dich, Bulle! Hat der Kleine etwas gesagt? Vorsicht, die Puppe ist unberechenbar. Sie beißt Polizisten am liebsten den Schlagstock ab. Ich habe aber gar keinen Schlagstock dabei, Maloney. Ich glaube, er meinte nicht diesen Schlagstock. Hau ihm in die Eier, der Polizei genügt ein Ei! Es ist tragisch. Die Puppe bringt mich noch um den Verstand. Ich weiß nicht, Maloney. Ist der Mann nicht ganz dicht? Die Puppe ist doch nur eine Puppe. Diese Puppe lebt. Sie drängt mich zurück auf die Bühne. Zuschauer sind Arschlöcher. Zuschauer sind blöd. Halt endlich die Klappe. Erzählen Sie doch eine der netten Geschichten von früher. Sie glauben gar nicht, wie ich damals gelacht habe, wenn ich Sie im Fernsehen gesehen habe. Also komm, machen wir dem Polizisten die Freude. Was hast du heute Schönes in der Schule gelernt? Der Papst fordert Schwule gelernt. Lesben, vereinigt euch, aber ohne Gummi. Es hat keinen Sinn. All die schönen Geschichten sind weg. Nur noch dieser Schweinkram. Schweinkram! Schweinkram! Lass die Sau raus! Leg die Nutte flach! Der Polizist unterhielt sich noch eine Weile mit Augenwasser und seiner Puppe. Ich machte draußen einen Spaziergang und traf drinnen auf Frau Bucher, die mir eine Flasche unter die Nase hielt. Riecht nach Mandeln. Ist doch eindeutig, oder? Jemand hat die Gorgonzola vergiftet, genauso wie den Merlot. Und das nächste bin wahrscheinlich ich dran. Wie kommen Sie darauf? Oh, weil Merlo, Gorgonzola und ich bei Herrn Leiter die sofortige Entlassung von Frau Fischer gefordert haben. Frau Fischer hasst uns Künstler. Sie hält uns für verzogene Kinder, denen man Manieren beibringen muss. Sie hat Merlo und Gorgonzola gequält, hat sich über die beiden lustig gemacht. Auch über mich. Sie sagte mir, Riesenbaby und Kinderarsch. Und sie hat alle Videokassetten von mir gelöscht, all die schönen Kassetten. Ich war ein Star als Kind. Ich hätte nach Hollywood gehen können. Ich drehte mich um und hörte, wie sie wieder eines ihrer infantilen Liedchen zu trällern begann. Herr Leiter saß in seinem Büro und rechnete noch immer. Ich sagte ihm, dass er ab sofort mit dem Allerschlimmsten rechnen müsse. Wieso? Warum? Was ist los? Gibt es noch mehr Tote? Ist eine Seuche ausgebrochen? Hat sich Chiriakos Forza ein Bein gebrochen? Sagen Sie es mir, ich bin auf alles gefasst. Frau Fischer steht im Verdacht, Frau Gorgonzola und Herrn Merlot vergiftet zu haben. Vergiftet? Vergiftet? Ja, wie denn? Mit was denn? Warum denn? Haben sich die beiden nicht über Frau Fischer beschwert? Doch, doch. Ja, Moment mal. Sie glauben doch nicht etwa... Das ist aber beunruhigend, ist das, weil... eigentlich geht sie das nichts an, aber ich habe mit ihr geschlafen einige Male, war ganz nett, aber jetzt ist sie plötzlich verschwunden und irgendwie spüre ich etwas in mir drin. Ich weiß noch nicht, ob es Sodbrennen oder Liebe ist, aber was nützt mir das jetzt, wo sie verschwunden ist? Vergiftet, sagten Sie? Ich nickte und er rang weiter nach Worten, während ich mit den Tücken der Gegensprechanlage rang, aus dem er plötzlich der Polizist einen Witz entgegenbrüllte. Im Hintergrund hörte ich Augenwasser, der weinte, während seine Puppe übelste Schimpfwörter aneinanderreihte. Ich nahm den worteringenden Leiter mit und machte mich mit ihm zusammen auf die Suche nach Frau Fischer. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Künstlerheim, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das Künstlerheim, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? In einem Heim für ehemals berühmte Künstler geschehen seltsame Dinge. Der Bauchredner Merlo und die Sopranistin Gorgonzola werden tot aufgefunden. Maloney trifft bei seinen Ermittlungen auf eine Reihe dubioser Gestalten, unter anderem auf einen anderen Bauchredner, dessen Puppe nur noch Schimpfwörter absondert. Von einem ehemaligen Kinderstar erfährt Maloney, dass eine der Pflegerinnen die beiden Toten schikaniert hatte und deshalb kurz davor stand, entlassen zu werden. Wir fanden die Pflegerin auf dem Dachstock. Sie drohte sich in den Tod zu stürzen. Der Dachstock füllte sich mit schwitzenden Menschen, die allesamt glaubten, ein Leben retten zu können. Wenn sich jemand nähert, dann springe ich. Nur zu, springen Sie endlich. Sie haben meine Kindheit gelöscht, all die schönen Kassetten. Sie haben meinen Geliebten gelöscht, Merlo, den besten Bauchredner aller Zeiten. Er war nur der Zweitbeste. Soll ich Ihnen etwas vorspielen, Frau Fischer? Sie soll mit dem Hintern wackeln, wenn sie springt. Jetzt reicht es aber, Augenwasser, noch ein Wort ihrer Puppe und sie landet im Müllschlucker. Vielleicht sollten alle mal den Mund halten, damit uns Frau Fischer sagen kann, weshalb sie sich in den Tod stürzen will. Ich sage nichts mehr. Ich springe nur noch. Es ist an der Zeit, dass endlich ein Profi das Zepter übernimmt. Wir werden in so etwas geschult, Maloney. Psychologie, Maloney. Frau Fischer. Die Situation mag Ihnen jetzt gerade ausweglos erscheinen, doch ich versichere Ihnen, es gibt immer einen Ausweg. Deshalb stehe ich auch hier. Es gibt noch ganz andere Auswege. Das Leben, Frau Fischer, hat ganz verschiedene Schattenseiten. Zwischen all den Depressionen gibt es immer wieder Momente des Hasses und der Verzweiflung, für die es sich zu leben lohnt. Also, natürlich umgekehrt. Also zwischen all dem Hass und der Verzweiflung gibt es auch immer wieder Lichtblicke an Depressionen, für die es sich zu springen lohnt. Nein, natürlich nicht. Wenn Sie so weitermachen, springe ich mit ihr. Oh ja, bespring die Kleine. Jetzt ist genug. Verschwindet endlich, alle. Ich will meine Ruhe haben. Die Gefängnisse sind heute so human, dass sie sich nach ihrer Entlassung in 15 Jahren danach sehnen werden, wieder eingesperrt zu werden. Springen Sie nicht, Frau Fischer. Denken Sie an all die Kosten, die das verursacht und an die Schweinerei, die vom Boden weggekratzt werden muss. Augenwasser bekam Augenwasser und Frau Bucher wurde übel. Frau Fischer schrie laut, bis endlich alle den Dachstock verließen. Wir berieten draußen, was zu tun war. In der Zwischenzeit drehte Herr Leiter Augenwassers Puppe den Hals um. Alle Anwesenden applaudierten. Damit wäre ein Problem gelöst. Was aber machen wir mit dieser Irren, die springen will? Am besten gar nichts. Ich weine ihr keine Tränen nach. Sie hat übrigens einen Abschiedsbrief hinterlassen, am schwarzen Brett. Wissen Sie, was das Luder geschrieben hat? Sie bedauert, dass sie so lange wartete mit den Morden. Sie kann alte Menschen nicht leiden und alte Künstler sowieso nicht. Sie hat Merlo vergiftet und mich wollte sie auch vergiften. Ach was, mich wollte sie als nächstes vergiften. Nein, mich, Sie sind ja gar nicht alt. Na und? Mich hasst sie, weil ich Charakter habe. Wollen Sie damit sagen, dass ich keinen Charakter habe? Vielleicht sollten Sie von Ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen. Das geht nicht, Maloney. Ich kann die beiden nicht erschießen. Sie sind wichtige Zeugen. Ich glaube, ich sollte es gestehen. Ein Geständnis. Von Ihnen. Wen haben Sie umgebracht? Niemanden. Ich sollte Frau Fischer gestehen, dass ich sie liebe. Das darf doch gar nicht wahr sein. Das ist gelogen. Er liebt mich und nicht diese Schlampe. Er liebt mich. Er liebt mich. Kindskopf. Langsam brummt mir der Schädel. Hat vielleicht jemand eine Flasche Whisky, die ich mir ausleihen könnte? Sie hat mir gesagt, dass sie Merle und Gorgonzola hasst, dass sie sie umbringen möchte. Ich glaubte ihr nicht. Ach, sie ist so sensibel. Ich wollte nicht, dass sie weggeht. Ich wollte, dass unsere Liebe wachsen kann. Sie sind schuld, dass Frau Fischer die Morde begehen konnte? Das ist empörend! Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was ist das für ein Krach? Hat hier niemand Respekt vor einer Mörderin? Die sind nicht gesprungen? Sie können mich mal. Alle zusammen. Sehen Sie, Maloney? Mein psychologisches Geschick hat dieser Frau das Leben gerettet. Was aber ist mit meiner Puppe? Sie ist tot. Ich bin nicht tot, du Arsch! Ich bin nur eine Puppe, du Trottel! Fick dich ins Knie, Alter! Sie, mieser Bauchredner, Sie! Ihr Gebiss wackelt ja, wenn Sie mit der Stimme der Puppe reden. Sie schmieren, Komödiant! Sie stürzte sich auf Augenwasser und schlug auf ihn ein. Frau Bucher klammerte sich an Herrn Leiter und gestand ihm ihre uneingeschränkte Liebe zu ihm. Der Polizist fragte Frau Fischer derweil nach so persönlichen Dingen wie die AHV-Nummer. Das ist wichtig für das Protokoll. Ich gestehe alles. Aber ich verlange eine Einzelzelle. Und ich möchte garantiert haben, dass in dem Gefängnis, in das ich komme, keine Künstler inhaftiert sind. Na, Maloney, da staunen Sie. So schnell löst nur die Polizei einen Doppelmord. Sie werden eines Tages noch im Guinness-Buch der Rekorde landen, als intelligentester Einzeller der Erde. Herr Leiter, heiraten Sie mich. Bitte, ich brauche das. Sonst wird nie etwas aus meiner zweiten Karriere. Schon gut, Frau Bucher. Vielleicht sollten Sie die Zahnspange rausnehmen und die Haare offen tragen. Die Zöpfe passen einfach nicht zu ihrem jetzigen Alter. Aber ich möchte noch einmal Pippi Langstrumpf spielen. Pippi Langstrumpf? Ist das nicht diese Dichterin, die den Lederstrumpf geschrieben hat? Und die möchten Sie spielen? Also, wie eine Indianerin sehen Sie aber nicht aus. Kann ich jetzt endlich die Handschellen haben? Langsam aber sicher löste sich das Tohuwabohu. Frau Fischer wurde abgeführt und Herr Augenwasser trauerte um seine Puppe, die nur noch aus unansehnlichen Fetzen bestand. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, weiterhin aus dem Bauch zu reden und uns alle mit Flüchen einzudecken. Bis ihm Frau Ombra in einer glänzenden Pantomime eins auf die Rübe gab. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Künstlerheim, dritter und letzter Teil.